So aber dachten noch immer die weitaus meisten des kämpfenden Heeres. Nur der aus der Heimat kommende Nachschub wurde rapid schlechter und schlechter, so dass sein Kommen keine Verstärkung, sondern eine Schwächung der Kampfkraft bedeutete. Besonders der junge Nachschub war zum großen Teil wertlos. Es war oft nur schwer zu glauben, dass dies Söhne desselben Volkes sein sollten, das einst seine Jugend zum Kampf nach Ypern ausgeschickt hatte. Im August und September nahmen die Zersetzungserscheinungen immer schneller zu. Trotzdem die feindliche Angriffswirkung mit dem Schrecken unserer Abwehrschlachten von einst nicht zu vergleichen war. Sommerschlacht und Flandern lagen demgegenüber grauenerregend in der Vergangenheit. Ende September kam meine Division zum dritten Mal an die Stellen, die wir einst als junge Kriegsfreiwilligenregimenter gestürmt hatten. Welch eine Erinnerung! Im Oktober und November 1914 hatten wir dort die Feuertaufe erhalten. Vaterlandsliebe im Herzen und Lieder auf den Lippen war unser junges Regiment in die Schlacht gegangen wie in den Tanz. Teuerstes Blut gab sich da freudig hin im Glauben, dem Vaterlande so seine Unabhängigkeit und Freiheit zu bewahren. Im Juli 1917 betraten wir zum zweiten Mal den für uns allen geheiligten Boden. Schlummerten doch in ihm die besten Kameraden, Kinder noch fast, die einst mit strahlenden Augen für das teure, einzige Vaterland in den Tod hineingelaufen waren. Wir Alten, die mit dem Regiment einst ausgezogen, standen in ehrfürchtiger Ergriffenheit an dieser Schwurstätte von Treue und Gehorsam bis in den Tod. Diesen Boden, den das Regiment 3 Jahre vorher gestürmt, sollte es nun in schwerer Abwehrschlacht verteidigen. In 3-wöchigem Trommelfeuer bereitete der Engländer die große Flandern-Offensive vor. Da schienen die Geister der Verstorbenen lebendig zu werden, das Regiment krallte sich in den schmutzigen Schlamm und biss sich hinein in die einzelnen Löcher und Krater und wich nicht und wankte nicht, und so wurde wie schon einmal an dieser Stelle immer kleiner und dünner, bis der Angriff des Engländers am 31. Juli 1917 endlich losbrach. In den ersten Augusttagen wurden wir abgelöst. Aus dem Regiment waren einige Kompanien geworden, die schwankten schlammüberkrustet zurück, mehr Gespenstern als menschenähnlich. Allein außer einigen 100 Metern Granatlöchern hatte der Engländer sich nur den Tod geholt. Nun im Herbst des Jahres 1918 standen wir zum dritten Mal auf dem Sturmboden von 1914. Unser einstiges Ruhestädtchen Comines war jetzt zum Kampffeld geworden. Freilich, wenn auch das Kampfgelände das gleiche war, die Menschen hatten sich geändert. Es wurde nunmehr in der Truppe auch politisiert. Das Gift der Heimat begann wie überall so auch hier wirksam zu werden. Der jüngere Nachschub aber versagte vollständig. Er kam von zu Hause. In der Nacht vom 13. zum 14. Oktober ging das englische Gasschießen auf der Südfront vor Ypern los. Man verwendete dabei Gelbkreuz, das uns in der Wirkung noch unbekannt war, soweit es sich um die Erprobung am eigenen Leibe handelte. Ich sollte es noch in dieser Nacht selbst kennenlernen. Auf einem Hügel südlich von Werwig waren wir noch am Abend des 13. Oktober in ein mehrstündiges Trommelfeuer von Gasgranaten gekommen, das sich dann die ganze Nacht hindurch in mehr oder minder heftiger Weise fortsetzte. Schon gegen Mitternacht schied ein Teil von uns aus, darunter einige Kameraden gleich für immer. Gegen Morgen erfasste auch mich der Schmerz von Viertelstunde zu Viertelstunde Ärger, und um 7 Uhr früh stolperte und schwankte ich mit brennenden Augen zurück, meine letzte Meldung im Kriege noch mitnehmend. Schon einige Stunden später waren die Augen in glühende Kohlen verwandelt, es war finster um mich geworden. So kam ich in das Lazarett Pasewalk in Pommern, und dort musste ich die Revolution erleben. Es lag etwas Unbestimmtes, aber Widerliches schon lange in der Luft. Man erzählte sich, dass es in den nächsten Wochen losgehe. Ich vermochte mir nur nicht vorzustellen, was darunter zu verstehen sei. Ich dachte in erster Linie an einen Streik, ähnlich dem des Frühjahrs. Ungünstige Gerüchte kamen dauernd aus der Marine, in der es gären sollte. Allein auch dieses erschien mir mehr die Ausgeburt der Fantasie einzelner Burschen als Angelegenheit größerer Massen zu sein. Im Lazarett selbst redete wohl jeder von der hoffentlich doch bald herbeieilenden Beendigung des Krieges. Allein auf ein Sofort rechnete niemand. Zeitungen konnte ich nicht lesen. Im November nahm die allgemeine Spannung zu. Und dann brach eines Tages plötzlich und unvermittelt das Unglück herein. Matrosen kamen auf Lastkraftwagen und riefen zur Revolution auf. Ein paar Judenjungen waren die Führer in diesem Kampfe um die Freiheit, Schönheit und Würde unseres Volksdaseins. Keiner von ihnen war an der Front gewesen. Auf dem Umweg eines sogenannten Tripper-Lazaretts waren die drei Orientalen aus der Etappe der Heimat zurückgegeben worden. Nun zogen sie in ihr den roten Fetzen auf. Mir war es in der letzten Zeit etwas besser ergangen. Der bohrende Schmerz in den Augenhöhlen ließ nach. Es gelang mir langsam, meine Umgebung in groben Umrissen wieder unterscheiden zu lernen. Ich durfte die Hoffnung hegen, wenigstens so weit wieder sehend zu werden, um später irgendeinem Berufe nachgehen zu können. Freilich, dass ich jemals wieder würde zeichnen können, durfte ich nicht mehr hoffen. So befand ich mich immerhin auf dem Wege der Besserung, als das Ungeheuerliche geschah. Meine erste Hoffnung war noch immer, dass es sich bei dem Landesverrat nur um eine mehr oder minder örtliche Sache handeln konnte. Ich versuchte auch, einige Kameraden in dieser Richtung zu bestärken. Besonders meine bayerischen Lazarettgenossen waren dem mehr als zugänglich. Die Stimmung war da alles andere eher als revolutionär. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass auch in München der Wahnsinn ausbrechen würde. Die Treue zum ehrwürdigen Hause Wittelsbach schien mir denn doch fester zu sein als der Wille einiger Juden. So konnte ich nicht anders als glauben, dass es sich um einen Putsch der Marine handelte, der in den nächsten Tagen niedergeschlagen würde.